Kapitel 04. Ein besserer Bund. Die Verheißung für Heilung unter dem alten Bund war erstaunlich. Denke mal darüber nach. Gottes Verheißung war einfach: Solange du tust, was ich dir sage, wirst du nie krank werden, nie Fehlgeburten haben, nie schwach und gebrechlich werden und nie jung sterben. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber es war wahr. Weißt du, was noch verrückter klingt? Die Bibel sagt, dass wir aufgrund des Opfers von Jesus einen besseren Bund haben, der auf besseren Verheißungen beruht. Wegen Jesus haben wir etwas Besseres als Mose, Elia, David, Salomo und all die anderen, die unter dem alten Bund lebten. Der Dienst hingegen, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich größerer Bedeutung. Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt, Hebräer 8,6. Die logische Frage wäre nun, wenn wir etwas Besseres haben, warum erleben wir es dann nicht? Denn wie viele Christen kennst du, die die Verheißungen für Heilung auf der Ebene des alten Bundes erleben? Hast du schon einmal Stille Post gespielt? Wenn du noch nie davon gehört hast, es ist ziemlich einfach, du lässt eine große Gruppe von Leuten sich in einer Reihe aufstellen. Dann gibst du der ersten Person eine einfache Nachricht, die sie der nächsten ins Ohr flüstern soll. Dies wird fortgesetzt, indem jede Person in der Reihe die Nachricht an die Person neben ihr weitergibt. Jedes Mal, wenn die Botschaft am Ende der Reihe ankommt, wirst du feststellen, dass sie sich stark verändert hat. Woher kommt das? Langsam aber sicher wird die Botschaft von jedem Zuhörer leicht verändert, bis die letzte Botschaft nicht mehr wie die ursprüngliche Botschaft klingt. Wie kann das verhindert werden? Ganz einfach, lass jedes Mal die erste Person die Botschaft weitergeben. Bleib bei der Quelle und die Botschaft bleibt rein, unabhängig von Zeit, Kultur oder Ort. Jeder Mensch hört die Botschaft ein bisschen anders. Genau wie bei Stille Post ist das auch bei der Botschaft der Heilung der Fall, was von Jesus ausging, wurde im Laufe der letzten 2000 Jahre von vielen weitergegeben. Anstatt nur von Jesus zu hören, haben wir uns erlaubt, von mehreren Hörern zu hören, und das hat zu einer verworrenen Botschaft geführt. Das Hören wird durch Erfahrungen, den Hintergrund, die Perspektive, frühere Überzeugungen, die Konfessionszugehörigkeit und eine Vielzahl anderer Faktoren beeinflusst. Die Botschaft der Heilung, die wir heute oft hören, enthält große Teile der Botschaft Jesu, die sie wie Jesus klingen lässt, aber gerade genug von der Religion der Hölle, um dich davon abzuhalten, das zu erleben, was Jesus uns geschenkt hat. Es braucht nur ein kleines bisschen Sauerteig, um den ganzen Klumpen zu verderben, und genau das haben wir heute. Wie können wir feststellen, was wahr und was falsch ist? Wir müssen all unsere Überzeugungen, Erfahrungen und Sichtweisen beiseite legen und einfach nachsehen, was die Bibel sagt.